Erster Eliasib, der Hohepriester, und die Priester bauten das Schaftor. Sie machten es heilig und setzten die Türen ein. Zweiter, die Männer aus Jericho bauten daneben. Auch Sakur baute an diesem Teil der Mauer. Dritter, die Söhne von Sanna bauten das Fischtor. Sie legten Balken und setzten Türen und Riegel ein. Vierter, Meremot reparierte das nächste Stück. Dann reparierten Mesulam und Zadok ihre Teile der Mauer. Fünfter, die Leute aus Tekoa reparierten das nächste Stück. Aber ihre Anführer wollten nicht für ihren Herrn arbeiten. Sechster, Jojada und Mesulam reparierten das alte Tor. Sie legten Balken und setzten Türen und Riegel ein. Siebter, Melatja und Jaden reparierten das nächste Stück. Auch Männer aus Gibeon und Mizpah halfen dabei. Achter, Uziel, ein Goldschmied, reparierte das nächste Stück. Hanania half ihm. Sie bauten bis zur breiten Mauer. Neunter, Refaja reparierte das nächste Stück. Er war ein wichtiger Mann in Jerusalem. Zehnter, Jedaja reparierte das Stück vor seinem Haus. Hattus reparierte das nächste Stück. Elfter, Malchia und Hassub reparierten ein zweites Stück. Sie bauten auch den Ofenturm. Zwölfter, Salom und seine Töchter reparierten das nächste Stück. Er war ein Anführer in Jerusalem. 13. Hanun und die Leute aus Sanoa reparierten das Taltor. Sie bauten 1000 Ellen Mauer bis zum Misttor. 14. Malchia reparierte das Misttor. Er baute es auf und setzte Türen und Riegel ein. 15. Salon reparierte das Quelltor. Er baute ein Dach und die Mauer bis zur Treppe der Stadt Davids. 16. Nehemia reparierte das nächste Stück. Er baute bis zu den Gräbern von David und zum Teich. 17. Die Leviten reparierten das nächste Stück unter Rehum. Hasabja reparierte das Stück für seinen Bezirk. 18. Ihre Brüder reparierten das nächste Stück unter Binui. Er war ein Anführer in Kegila. 19. Esa reparierte ein zweites Stück. Es war gegenüber vom Haus für die Waffen. 20. Baruch reparierte ein zweites Stück sehr fleißig. Es war vom Winkel bis zum Haus des Hohepriesters. 21. Meremot reparierte ein zweites Stück. Es war von der Tür bis zum Ende des Hauses von Eliasib. 22. Die Priester aus der Gegend reparierten das nächste Stück der Mauer. 23. Benjamin und Hassub reparierten das Stück vor ihrem Haus. Asaja reparierte das Stück neben seinem Haus. 24. Binui reparierte ein zweites Stück. Es war vom Haus von Asaja bis zur Ecke der Mauer. 25. Palal reparierte das Stück gegenüber der Ecke und dem hohen Turm. Pedaja reparierte das nächste Stück. 26. Die Diener im Tempel wohnten auf dem Offel. Sie arbeiteten bis zum Wassertor im Osten. 27. Die Leute aus Tekoa reparierten ein zweites Stück. Es war gegenüber dem großen Turm. 28. Die Priester reparierten das Stück über dem Rostor. Jeder arbeitete vor seinem eigenen Haus. 29. Zadok reparierte das Stück vor seinem Haus. Semaja, der Wächter vom Osttor, reparierte das nächste Stück. 30. Hanania und Hanun reparierten ein zweites Stück. Mesulam reparierte das Stück gegenüber von seinem Zimmer. 31. Malchia, ein Goldschmied, reparierte bis zum Haus der Tempeldiener und zum Eckzimmer. 32. Die Goldschmiede und Händler reparierten das Stück zwischen dem Eckzimmer und dem Schaftor. 33. Sanballat hörte vom Bau der Mauer. Er wurde sehr wütend und lachte über die Juden. 34. Er fragte seine Freunde, was machen diese schwachen Juden? Können sie aus Schutt eine Mauer bauen? 35. Tobia sagte, wenn ein kleiner Fuchs auf ihre Mauer springt, fällt sie sofort um. 36. Gott, höre uns. Die Leute lachen über uns. Bestrafe sie für ihre bösen Worte. 37. Vergib ihnen ihre Sünden nicht. Sie haben die Bauarbeiter vor allen Leuten beleidigt. 38. Wir bauten die Mauer weiter. Sie war bald halb so hoch. Die Menschen arbeiteten sehr gerne.